Kundgabe 4364. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.7.1948. Zusammenschluss mit Gott. Verzichtleistung. Der gänzliche Zusammenschluss mit mir lässt euch gern und freudig verzichten auf alles, was der Welt angehört. Denn es ist dann eure Seele schon im geistigen Reich. Sie fühlet meine Nähe. Sie spüret meine Kraft und ist durchglüht von meiner Liebe. Und alles Irdische versinkt in nichts, selbst wenn sie noch auf Erden weilet. Ihr Verlangen nach mir ist so stark, dass sie dem Körper kein Gehör mehr schenkt, so er noch weltliche Gelüste hegt. Was aber der Welt angehört, das hindert die Seele am Zusammenschluss mit mir. Und daran könnet ihr Menschen ermessen, was ihr meiden und wonach ihr streben sollet. Solange die Verbindung mit mir aufrechterhalten bleibt, solange euer Verlangen mir gilt und dem geistigen Verkehr, solange ihr wünschet, von mir belehrt zu werden, solange ihr Zwiesprache haltet mit mir und ihr mir alle eure Nöte und Sorgen anvertraut, seid ihr nicht in Gefahr, der Welt zu verfallen. Denn dann besitze ich euch und meinen Besitz lasse ich mir wahrlich nicht mehr streitig machen. Die Welt wird aber für euch nicht mehr begehrlich sein, wenngleich sie den Tribut von euch fordert, den ihr geben müsset, weil ihr mitten in der Welt stehet und euren Platz behaupten müsset, bis ich selbst euch ablöse. So aber die Gefahr besteht, dass ihr über der Welt mich vergesset, so ihr bereit seid, mich aufzugeben, um etwas Irdisches einzutauschen, dann ist Vorsicht geboten. Dann wachet und betet, auf dass der Versucher euch nicht übermannet. Ich bin stets in eurer Nähe, doch so ihr mich nicht rufet, trete ich auch nicht hervor, um eurer selbst willen. Ich versage euch nichts, solange nicht eine Gefahr besteht für eure Seele. Doch um dieser Willen muss ich euch zuweilen nehmen, was ihr besitzet, um euch zur engen Bindung mit mir zu veranlassen. Darum solltet ihr achtsam sein und alles fliehen, was der Welt angehört, so ihr mich ganz besitzen wollet, so ihr euch mit mir zusammenzuschließen trachtet. Ihr gebt nur wenig auf, was ihr aber in Empfang nehmet, das wird euch tausendfach entschädigen. Fliehet die Welt, auf dass ihr dafür das geistige Reich einnehmet, das weit herrlicher ist und mannigfache Freuden und Seligkeiten bietet. Und begnügt euch damit, was ich euch gebe. Denn so ich euch auf Erden karg bedenke, halte ich für euch ein desto schöneres Leben in der Ewigkeit bereit. Denn ich gebe euch, was die Welt euch nimmermehr bieten kann, so ihr diese freiwillig aufgebet und nichts mehr verlanget, als nur mit mir verbunden zu sein. Amen.